pues tenemos. Radio Contrabanda FM 91.4. Meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Kapitän. Wir haben unser Ziel erreicht. Ich heiße Sie im Namen der Crew auch herzlich willkommen im Niemandsland auf Contrabanda FM 91.4. Guten Morgen, hier ist Niemandsland. Wir senden von 10 bis 12 Uhr von hier, von der Plaza Real auf 91.4 FM, Contrabanda. Auch im Internet zu hören unter www.contrabanda.org. Wir sind eine Sendung für Leute hier in Barcelona und weltweit, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Wir bieten aktuelle Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und jede Menge Musik. Contrabanda ist ein freies Radio. Selbstverwaltet, selbstfinanziert und kommerzfrei. Eine freie Stimme in einer immer weniger freien Welt. Seien Sie herzlich willkommen, meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer heutigen Ausgabe von Niemandsland. Bienvenidas und bienvenidos. Falls uns jemand anrufen möchte, unsere Telefonnummer lautet 93 37 73 66. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie wie immer Detlef Jeskerts. Damit mein heiligen Bild nicht ganz zu Bruch geht und für eine letzte Chance die sie gewähren, damit auf dem Berg der Dichter auch mein Spruch steht und für einen Platz auf schmutzigen Altären, sie laden mich ein, mein Leben zu bereuen, bis ich nicht mehr genau weiß, wie ich heiße. Sie laden mich ein, die Skrupel zu zerstreuen. Sie laden mich ein zu so viel Dreck und Scheiße. Ich weiß nicht, was das ist, ein Schicksal. Was ich bin, bin ich doch durch mich. Gott vielleicht kann schon sein, ist göttlich. Wie ich lebte, so sterbe ich. Wie ich lebte, so sterbe ich. Wie ich lebte, so sterbe ich. Ich will das verlorene Spiel noch einmal wagen und eher zur linken Hand sein als zur rechten. Ich will einen Bruderbund in diesen Tagen. Ich will ein Sohn unser beten, den Gerechten. Man sagt, meine Flausen sind aus anderen Zeiten. Die Menschen sind schlecht und niemals zu bekehren. Ich aber, ich träume noch von Ketzereien. Vielleicht davon Brot und Fische zu vermehren. Ich weiß nicht, was das ist, ein Schicksal. Was ich bin, bin ich doch durch mich. Gott vielleicht kann schon sein, ist göttlich. Wie ich lebte, so sterbe ich. Wie ich lebte, so sterbe ich. Wie ich lebte, so sterbe ich. Sie sagen, man wird mich über Steine jagen. Sollte die Revolution zuletzt nicht taugen. Sie sagen, man wird mir Mund und Hand zerschlagen. Man wird mir den Schwanz ausreißen und die Augen. Mag sein, diese Sturheit ist mit mir geboren. Die Feinde nicht gegen Freunde auszutauschen. Mag sein, diese Sturheit geht mir nie verloren. Zu leben und sich dabei nicht zu verkaufen. Ich weiß nicht, was das ist, ein Schicksal. Was ich bin, bin ich doch durch mich. Gott vielleicht kann schon sein, ist göttlich. Wie ich lebte, so sterbe ich. Wie ich lebte, so sterbe ich. Wie ich lebte, so sterbe ich. Eduardo Galeano. El miedo amenaza. Si usted ama, tendrá sida. Si fuma, tendrá cáncer. Si respira, tendrá contaminación. Si bebe, tendrá accidentes. Si come, tendrá colesterol. Si habla, tendrá desempleo. Si camina, tendrá violencia. Si piensa, tendrá angustia. Si duda, tendrá locura. Si siente, tendrá soledad. Para tener aliento, hay que tener desaliento. Para levantarse, hay que saber caerse. Para ganar, hay que saber perder. Y hay que saber que esa es la vida nomás, y que te caes y te levantás muchas veces. Y algunos se caen y no se levantan nunca más, que en general son los más sensibles, los más fáciles de lastimar, digamos, ¿no? La gente a la que más le duele vivir, la gente más sensible, es la más vulnerable. Y en cambio, estos hijos de puta que se dedican a atormentar a la humanidad viven vidas larguísimas, eso no se mueren nunca, porque no tienen una glándula, que la verdad es que se da bastante poco, que se llama conciencia y que es la que te atormenta por las noches. Creo que el ejercicio de la solidaridad, cuando se practica de veras en el día a día, es también un ejercicio de la humildad, que te enseña a reconocerte en los demás y a reconocer la grandeza escondida en las cosas chiquitas. Eduardo Galeano. Die Angst. Die Angst droht. Wenn Sie lieben, werden Sie AIDS bekommen. Wenn Sie rauchen, werden Sie Krebs kriegen. Wenn Sie atmen, werden Sie Luftverschmutzung haben. Wenn Sie trinken, werden Sie Unfälle provozieren. Wenn Sie essen, werden Sie Cholesterol bekommen. Wenn Sie reden, werden Sie arbeitslos sein. Wenn Sie vorwärts gehen, werden Sie Gewalt ernten. Wenn Sie denken, werden Sie Beklemmung haben. Wenn Sie zweifeln, wird Sie der Wahnsinn packen. Wenn Sie fühlen, werden Sie Einsamkeit haben. Um Atem zu haben, braucht man die Atemlosigkeit. Um aufzustehen, muss man fallen können. Um zu gewinnen, muss man verstehen zu verlieren. Und man muss wissen, dass dies das Leben ist und nichts weiter. Wenn du fällst, stehst du immer wieder auf. Und manch einer fällt und steht nicht auf. Nie wieder. Und im Allgemeinen sind das die sensibelsten. Es sind die, die am einfachsten zu verletzen sind. Es gibt Leute, denen tut es weh, zu leben. Es gibt Leute, die absolut sensibel und absolut verletzbar sind. Und im Gegensatz zu ihnen sind da diese Dreckschweine, deren Beschäftigung es ist, die Menschheit zu quälen. Die leben ein sehr langes Leben und wollen gar nicht sterben. Denn ihnen fehlt eine Drüse, die eigentlich sehr selten vorkommt, die sich das Gewissen nennt und die einen nachts quält. Ich glaube, dass die Ausübung von Solidarität, wenn man sie täglich praktiziert, auch eine Übung in Demut ist, die dich lehrt, dich in den anderen wiederzufinden. Eduardo Galeano. Nun ist er tot, Eduardo Galeano. Am Montag letzter Woche starb Galeano nach längerer Krankheit in seiner Heimatstadt Montevideo. Hier gab er in den 60er Jahren das politisch-kulturelle Wochenblatt Marcha heraus, bevor er nach dem Putsch 1973 in die argentinische Hauptstadt Buenos Aires fliehen musste. Hier machte er mit Crisis da weiter, wo Marcha hatte enden müssen. Als auch das Nachbarland unter den Stiefeln des Militärs zitterte, wich er nach Spanien aus. Erst mit dem Ende der Diktatur in Uruguay 1985 konnte er das Exil hinter sich lassen. Er blieb ein Einmischer. Als Kind hatte er daran gedacht, Fußballer, Maler oder katholischer Priester zu werden. Es war die Offenbarung der Sexualität, die ihn als Jugendlichen vom Schwärmen für die Kirche natürlich abbrachte. Galeano pubertierte mit einem stalinistisch geprägten Marxismus und reifte zu einem Linken, der den Bezug zur Realität dem auf Dogmen vorzog. Der real existierende Sozialismus war nicht seine Sache. Galeano war ein kritischer Freund Kubas, kritisch wie gesagt, betonte die eigenen Wurzeln der Revolution dort und dessen Vorbild an Würde. Dignidad, hat er gesagt. Als Essayist für verschiedene Publikationen in aller Welt kritisierte er scharf militärische Gewalt, wirtschaftliche Erpressung und heuchlerische Politik des Westens gegenüber der sogenannten Dritten Welt. Für diese hatte der Kollaps des Ostblocks verheerende Folgen, wie Galeano immer wieder betonte. ...74 Jahre alt war er geworden. Noch bevor es das Wort Globalisierungskritik überhaupt gab, veröffentlichte er, Journalist und Schriftsteller, im Jahr 1971 sein berühmtestes Buch, Die offenen Adern Lateinamerikas, eine linke Streitschrift, Wiederausbeutung und Kolonialismus. 2009 überreichte Venezuelas damaliger Präsident Hugo Chavez das Buch beim Amerika-Gipfel in Port of Spain, US-Präsident Barack Obama. Daraufhin schossen die Verkaufszahlen der leidenschaftlichen Anklage fast 40 Jahre nach Erscheinen noch einmal in die Höhe. Trotzdem hat sich Galeano, der während der Militärdiktatur in seinem Land erst nach Argentinien und dann nach Spanien ging, vergangenes Jahr von seinem berühmtesten Werk distanziert. Er habe damals die politische Ökonomie nicht hinreichend verstanden, sagte er. Zu seinen Arbeiten gehören auch verschiedene Romane. Die Trilogie Erinnerung an das Feuer gilt als ein weiteres Hauptwerk. Das Thema seines Lebens blieb die Ungerechtigkeit, unter der die Bewohner seines Heimatkontinents Südamerika litten und leiden. Eduardo Galeano starb am 13. April in Montevideo an Lungenkrebs. Wenn dieser Mann schon jedem sagen muss, was sein Alltag für Probleme macht, dass er dies nicht schafft und Schach nicht kann, trotzdem hält die Welt nicht an, was gut oder schlecht ist, warum muss er es dem Schaffner erzählen? wenn er heute nicht und morgen nicht und im Übersee Versprechen bricht, wenn man sich selber macht und zaubern kann, hält kein Mensch mehr den Atem an, was klug oder recht ist, warum muss das Frau Müller erzählen? Und über Nacht ziehen Wolken auf und ein Sturm, vielleicht reicht es dann noch für einen letzten Schluck. Am Ende ist es schwer, was niemals war, zu beweinen. Was hat er dann davon, der reichste Mann auf dem Friedhof zu sein? Keine Idee davon, wie laut er ist, wenn er mit steifem Schritt die Welt vermisst. Ganz übertrieben schon gern am Telefon, weiß er gleich, ob sich der Rückruf lohnt. Selbstgerecht oder verblendet, warum muss er mir das erzählen? Dass nur was teuer ist, auch gut sein soll und irgendwann das Maß mal voll. Wenn er sagt, nicht um den heißen Brei herum, fällt in Pinneberg ein Fahrrad um. Ob das egal oder wichtig ist, soll er sich doch selber erklären. Und über Nacht ziehen Wolken auf und ein Sturm, vielleicht reicht es dann noch für einen letzten Schluck. Am Ende ist es schwer, was niemals war, zu befreien. Was hat er dann davon, der reichste Mann auf dem Friedhof zu sein? Er spricht von Saint-Tropez und von Singapur, statt von Einsamkeit, von seiner Ruhe. Sich am Ende zeigt, dass er alleine bleibt. Seine kalten Hände reiht. Und über Nacht ziehen Wolken auf und ein Sturm, vielleicht reicht es dann noch für einen letzten Schluck. Am Ende ist es schwer, was niemals war, zu befreien. Was hat er dann davon, der reichste Mann zu sein? Über Nacht ziehen Wolken auf und ein Sturm, vielleicht reicht es dann noch für einen letzten Schluck. Am Ende ist es schwer, was niemals war, zu befreien. Was hat er dann davon, der reichste Mann auf dem Friedhof zu sein? Am selben Tag wie Eduardo Galeano starb der deutsche Schriftsteller Günter Grass. Und wir sind uns einig, Günter Grass war der wichtigste deutsche Schriftsteller der Nachkriegszeit. Die Blechtrommel bleibt unvergessen, aber auch leider das Verschweigen einer Verwicklung während des Krieges. Die deutsche Nachkriegsliteratur, Günter Grass verkörperte sie wie kein zweiter. Er war ihr Repräsentant, ihr Aushängeschild, ihr Markenzeichen. Er schrieb den wichtigsten deutschen Nachkriegsroman. Sein internationales Renommee übertraf das von Heinrich Böll und Siegfried Lenz, von Hans Magnus Enzensberger, Uwe Johnsen, Martin Walser und Christa Wolf. Und das nicht erst, seit er 1999 in Stockholm den Nobelpreis für Literatur entgegengenommen hatte. Unter den Toten der Republik ragt er hervor wie Adenauer und Brandt in der Politik, wie Adorno und Heidegger in der Philosophie, wie im Literaturbetrieb sonst nur noch Marcel Reich-Ranicki, sein kritischer Widerpart über Jahrzehnte. Grass war vital und beharrlich, stoisch und störrig, oft belehrend, manchmal unerträglich, wie der Spiegel urteilt, und immer schwer belehrbar, nicht völlig unerschütterbar, aber von Selbstzweifeln weitgehend frei. Der Spiegel fährt in seinem lang angelegten Artikel, seinem riesigen Nachrufartikel über Günter Grass, folgendermaßen fort. Er wollte gefragt werden und seine Meinung äußern. Und was er erwartete, war kein Widerspruch, sondern mindestens Zustimmung, auch Bewunderung, sogar Zuneigung. Weit mehr als ein halbes Jahrhundert beschäftigte ihn literarisch, politisch, autobiografisch ein Thema: Deutschland. Die Frage nämlich, wie dieses Land mit der Schande des Holocaust leben könne und umgehen solle. So wurde er zum Inbegriff des moralischen Schriftstellers, der anderen auf die Finger sah und bisweilen auch schlug, bis er 2000 offenbarte, als junger Soldat in der Waffen-SS gedient zu haben. Das all die Jahre verschwiegen zu haben, diskreditierte ihn auf fast schon tragische Weise. Ein Fremder im eigenen Land von Anfang an. Ein Fremder wie all die anderen, die nicht mehr wussten oder wissen wollten, wer sie waren und wie viel Schuld sie in sich tragen. Beziehungsweise wie viel Schuld sie in sich trugen. Ich legte das Licht dieser Welt in Gestalt zweier 60 Watt Glühbirnen. Noch heute kommt mir deshalb der Bibeltext: Es werde Licht und es ward Licht, wie der gelungenste Werbeslogan der Firma Osram vor. Bis auf den obligaten Dammriss verlief meine Geburt glatt. Mühelos befreite ich mich aus der von Müttern, Embryonen und Hebammen gleich viel geschätzten Kopflage. Damit es sogleich gesagt sei, ich gehörte zu den hellhörigen Säuglingen, deren geistige Entwicklung schon bei der Geburt abgeschlossen ist und sich fortan nur noch bestätigen muss. So unbeeinflussbar ich als Embryo nur auf mich gehört und mich im Fruchtwasser gespiegelt habe, hatte, so kritisch lausche ich den ersten spontanen Äußerungen der Eltern unter den Glühbirnen. Mein Ohr war hellwach. Wenn es auch klein, geknickt, verklebt und allenfalls niedlich zu benennen war, bewahrte es dennoch jener für mich fortan so wichtigen, weil als erste Eindrücke gebotenen Parolen. Noch mehr, was ich mit dem Ohr einfing, bewertete ich sogleich mit winzigstem Hirn und beschloss, nachdem ich alles Gehörte genug bedacht hatte, dieses und jenes zu tun, anderes gewiss zu lassen. Ein Junge, sagte jener Herr Matzerath, der in sich meinen Vater vermutete. Er wird später einmal das Geschäft übernehmen. Jetzt wissen wir endlich, wofür wir uns so abarbeiten. Mama dachte weniger ans Geschäft, mehr an die Ausstattung ihres Sohnes. Noch wusste ich doch, dass er ein Jungchen ist, auch wenn ich manchmal gesagt habe, es wird eine Marielle. So machte ich verfrühte Bekanntschaft mit weiblicher Logik und hörte mir hinterher an, wenn der kleine Oskar 3 Jahre alt ist, soll er eine Blechtrommel bekommen. Längere Zeit mütterliches und väterliches Versprechen gegeneinander abwägend, beobachtete und belauschte ich Oskar, einen Nachtfalter, der sich ins Zimmer verflogen hatte. Mittelgroß und haarig umwarb er die beiden 60-Watt-Glühbirnen, warf Schatten, im übertriebenen Verhältnis zur Spannweite seiner Flügel den Raum samt Inventar mit zuckender Bewegung deckten, füllten, erweiterten. Mir blieb jedoch weniger das Licht- und Schattenspiel, als vielmehr jenes Geräusch, welches zwischen Falter und Glühbirne laut wurde. Der Falter schnatterte, als hätte er es eilig, sein Wissen loszuwerden, als käme ihm nicht mehr Zeit zu für spätere Plauderstunden mit Lichtquellen, als wäre das Zwiegespräch zwischen Falter und Glühbirne in jedem Fall des Falters letzte Beichte und nach jener Art von Absolution, die Glühbirnen austeilen, keine Gelegenheit mehr für Sünde und Schwärmerei. Heute sagt Oskar schlicht, der Falter trommelte. Ich habe Kaninchen, Füchse, Siebenschläfer trommeln hören. Frösche können ein Unwetter zusammentrommeln. Dem Specht sagt man nach, dass er Würmer aus ihren Gehäusen trommelt. Schließlich schlägt der Mensch auf Pauken, Becken, Kessel und Trommeln. Er spricht vom Trommelrevolver, vom Trommelfeuer. Man trommelt jemanden heraus, man trommelt zusammen, man trommelt ins Grab. Das tun Trommelknaben, Trommelbuben. Es gibt Komponisten, die schreiben Konzerte für Streicher und Schlagzeug. Ich darf an den großen und kleinen Zapfenstreich erinnern, auch auf Oskars bisherige Versuche hinweisen. All das ist nichts gegen die Trommelorgie, die der Nachtfalter anlässlich meiner Geburt auf zwei simplen 60 Watt Glühbirnen veranstaltete. Vielleicht gibt es Neger im dunkelsten Afrika, auch solche in Amerika, die Afrika noch nicht vergessen haben. Vielleicht mag es diesen rhythmisch organisierten Leuten gegeben sein, gleich oder ähnlich meinem Falter oder afrikanische Falter imitierend, die ja bekanntlich noch größer und prächtiger als die Falter Osteuropas sind, zuchtvoll und entfesselt zugleich zu trommeln. Das war die Stimme des Meisters Günter Grass, eine Lesung aus der Blechtrommel. Als im Herbst 1959 der Roman Die Blechtrommel erschien, wurde schnell klar, die deutsche Literatur würde danach nicht mehr dieselbe sein. Der spätere Verleger Michael Krüger las als Jugendlicher atemlos den druckfrischen Roman, wie er sich noch nach Jahrzehnten erinnerte. In diesem Moment, so dachte ich damals, waren Brecht, Benn und Thomas Mann wirklich gestorben. Die Schriftstellerin Elfriede Jelinek schrieb 1999 über den Nobelpreisträger: Er hat nach dem Mief der Nazis etwas geschafft, was ich an Innovationskraft in der deutschen Literatur nie wieder gefunden habe. Auch die Schwedische Akademie zeichnete Grass mit besonderem Hinweis auf den Debütroman aus. Es sei 1959 so gewesen, hieß es in der Begründung, als wäre der deutschen Literatur nach Jahrzehnten sprachlicher und moralischer Zerstörung ein neuer Anfang vergönnt worden. Der Roman, schrieb der junge Enzensberger, sei von einer überwältigenden Fülle, einer inneren Spannung, einem rhythmischen Furor, für die ich in der deutschen Literatur des Augenblicks kein Beispiel sehe. Er sah richtig voraus, dass der Roman Schreie der Freude und der Empörung hervorrufen werde. Man muss sich vergegenwärtigen, so schreibt der Spiegel in seiner Reportage über Günter Grass anlässlich des Todes des großen Dichters, in welcher Verfassung die Bundesrepublik war. Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre gaben konservative und reaktionäre Kreise den Ton an. Sexuelle Darstellungen, Hohn und Spott gegenüber Staat und Kirche, wie sie in der Blechtrommel reichlich zu finden waren, wurden als pornografisch und blasphemisch verstanden, gefährlich vor allem für die Jugend. Ein satanisches Machwerk, nannte die katholische Nachrichtenagentur den Roman. Andere sahen Kaskaden einer trüben Schmutzflut, den Absturz aller Autoritäten und ein bedenkenloses Hinwegschreiten über sämtliche Schranken bürgerlicher Moral. Das klingt natürlich heute wie Lob von der richtigen Seite, nämlich von der reaktionärsten und dumpfesten Seite Deutschlands. Die Blechtrommel hatte er als junger Familienvater in Paris auf einer Olivetti ins Reine getippt. Das Buch störte jene Kreise auf, die die Kunst rein und die Literatur fern der Politik halten wollten. Dass ausgerechnet einer, der 1927 in Danzig geboren war, die Oder-Neiße-Linie als Westgrenze Polens akzeptieren wollte und sich dafür öffentlich stark machte, empfanden bis weit in die 60er Jahre sogar SPD-Mitglieder als niederdrückend und peinlich. Und der Rechte Freiheitliche Deutsche Studentenbund verteilte 1965 bei einem Grass-Auftritt in München Flugblätter. Verkünden Sie Ihre politischen und pornografischen Vorstellungen in Moskau, westlichster Kolonie, womit die DDR gemeint war, damals gern auch als SBZ, als sowjetische Besatzungszone, bezeichnet. Halte mich also an jenen mittelgroßen, bräunlich gepuderten Nachtfalter meiner Geburtsstunde, nenne ihn Oskars Meister. Es waren den ersten Septembertagen. Die Sonne stand im Zeichen der Jungfrau. Von fern her schob ein spätsommerliches Gewitter, Kisten und Schränke verrückend, durch die Nacht. Merkur machte mich kritisch, Uranus einfallsreich, Venus ließ mich ans kleine Glück, Mars an meinen Ehrgeiz glauben. Im Haus des Aszendenten stieg die Waage aus, was mich empfindlich stimmte und zu Übertreibungen verführte. Neptun bezog das Zehnte, das Haus der Lebensmittel, und verankerte mich zwischen Wunder und Täuschung. Saturn war es, der im dritten Haus in Opposition zu Jupiter mein Herkommen in Frage stellte. Wer aber schickte den Falter und erlaubte ihm und dem oberlehrerhaften Gepolter eines spätsommerlichen Donnerwetters in mir die Lust, zur mütterlicherseits versprochenen Blechtrommel zu steigern, mir das Instrument immer handlicher und begehrlicher zu machen? Äußerlich schreiend und einen Säugling blau-rot vortäuschend, kam ich zu dem Entschluss, meines Vaters Vorschlag, also alles, was das Kolonialwarengeschäft betraf, schlankweg abzulehnen, den Wunsch meiner Mama jedoch zu gegebener Zeit, also anlässlich meines dritten Geburtstages, wohlwollend zu prüfen. Neben all diesen Spekulationen meine Zukunft betreffend, bestätigte ich mir, Mama und jener Vater Mazerat hatten nicht das Organ, meine Einwände und Entschlüsse zu verstehen und gegebenenfalls zu respektieren. Einsam und unverstanden lag Oskar unter den Glühbirnen, folgerte, dass das so bleibe, bis 60, 70 Jahre später ein endgültiger Kurzschluss aller Lichtquellen Strom unterbrechen werde, verlor deshalb die Lust, bevor dieses Leben unter Glühbirnen anfing und nur die in Aussicht gestellte Blechtrommel hinderte mich damals, dem Wunsch nach Rückkehr in meine embryonale Kopflage stärkeren Ausdruck zu geben. Zudem hatte die Hebamme mich schon abgenabelt. Es war nichts mehr zu machen. Das war die Stimme des Meisters, Günter Grass, aus seiner Lesung Die Blechtrommel aus den 80er Jahren. Streitbar und umstritten war er, dieser Günter Grass. Nun ist er tot. You are listening to Niemandsland, a radio show in German, a free voice in a world of little freedom. Contrabanda 91.4 in Barcelona. Come on, Eddie. keine Europameister geworden sind, müssen wir ja wenigstens unsere deutsche Sprache ein bisschen hochhalten. Ne? Also, schlechter Witz. Also, ich würde mal sagen, um Life is Life in seiner ganzen Philosophie-Tiefe zu erklären, reicht das natürlich nicht, Jürgen Becker. Ne? Da muss man sagen, Life is hard. Yeah. Hi-ha, hu-ha, hart. Yeah. Ne? It's not so easy, man and woman. Oh, no. Ne? Margarete, was sagst du dazu? Ne? Stimmt doch, oder habe ich recht? Ja, man muss schließlich zu was kommen, ne? Ne? Frag dich nur zu was. Das ist natürlich nicht der Punkt. Aber es gibt mir gleich eine Fahrtflöte. Naja, egal. Also, wo war ich? Weil zu was, ja. Also, was ist wichtig im Leben? Was ist denn unwichtig, nicht wahr? Ganz klarer Fall, ne? Gernot, was sagst du dazu? Die Rente, stimmt's, ja. Ne? Die alten Straßenmusiker, wir wissen ja, was die Rente ist, ne? Wir wissen es ja ganz bestimmt, ne? Also, damit habe ich schon fast erreicht, ne? Life is life, was das heißt, heißt, ohne Musik Schluss, ja, ne? Yeah. Und jetzt kommen wir endlich zu einem astreinen Deutsche, einer astreinen deutschen Übersetzung von Life is life. Jetzt sind wir da. Zeit ist Geld. Yeah, yeah, yeah. Zeit ist Geld. Was kostet die Welt? Und so glaubt doch nicht etwa an den Weihnachtsmann, dass der kommt, glaubt nicht etwa an den Weihnachtsmann, dass der kommt und der kam dir ein paar Geldsäcke ran. Nee, Sportfreund oder Sportfreund, da musst du schon selber was tun. Von morgen bis abend ohne Ausruhen. Zeit ist Geld. Time is King. Time is money, man and woman. Yeah. Zeit ist Geld, möchte lieber im Leben recht spazieren gehen. Aber die Zeit ist so kostbar, das kostet echtes Brot. Drum rein in die Mühle, ob klein oder groß. Und dann schieb deine Nummer, die Scheuklappe auf. Und sei ein braver Junge, ein braves Mädchen, sonst kriegst du einen drauf. Life is life. Time is king. Time is money, man and woman. Ich lieb dich nicht, du liebst mich ohne. Yeah. Glaub ich bin. Zeit ist Geld. Das haut nicht hin. Denn die Zeit kostet Geld. Okay. Und wenn das so ist, dann ist das Leben nichts weiter wie ein großer Haufen Dress und Scheiße. Aber das Leben ist doch schön. Besonders wenn das Geld nicht mehr. Und darum heißt der Spruch in Wahrheit. Und nicht in Wirklichkeit leider. Aber in Wahrheit genau umgekehrt. Kostet Zeit. Ja, meine, deine Zeit. Geld kostet Zeit. Lebenszeit. scheint ihr hier zu sitzen. Ne? Zu hören, zu sehen, zu schauen, auf meinen Himmel zu schauen, ein paar Regentropfen aufzufangen, sich nicht darüber zu ärgern, egal ob die Sonne oder der Regen scheint. Zu hören, zu sehen, zu fühlen, zu leben, zu lieben. Geld kostet Zeit. Geld kostet Zeit. Nicht Zeit ist Geld. Das ist Klaus der Geiger. Meine Damen und Herren, Sie hören Niemandsland, Sie hören 91.4 FM, Contrabanda. Die Crew ist im Studio. Hallo Bammel, hallo Werner, guten Morgen. Grandola Villa Morena. Ja, moin moin. Wie geht's? Was habt ihr heute mitgebracht, um den Hörern eine interessante und spannende Sendung zu bieten? Ich habe Humor mitgebracht und du gute Laune, Bammel, dann ist doch alles Paletti. Ne? Ganz genau. Ja, nebenbei bemerkt, habe ich wie immer ein bisschen Punkmusik mitgebracht, ein paar neue Ideen zum Thema Kino und vorgestern war der Dia de Sant Jordi, einer der schönsten Tage hier in Barcelona für mich persönlich und ich habe ein bisschen nicht hohe Literatur, sondern billige Schundliteratur mitgebracht. Später Schundheftchen, die waren ja früher in der Schule verboten bei uns. Auf dem Gymnasium konnte man Schundheftchen gegen gute, sagen wir mal, Literatur eintauschen. Da bekamen wir für 3 Schundheftchen ein Heftchen, die Rasselbande. Das war so ein Jugendmagazin, wo man lernen konnte, wie man Pfeil und Bogen schnitzt, wie man an einem Seil über einen Wildbach sich hangeln kann. Und natürlich auch Tierarten der Welt, Schifferknoten, Seemannsknoten. Das war dann die Gegenbewegung zu der Schundliteratur. Kennst du die noch? Die Rasselbande? Die Nostalgiewelle überschwemmt uns jetzt. Tarzan und Prinz Eisenherz. Genau, Akim. Ja, genau. Nick im Weltall, nicht vergessen. Übrigens, ich habe einen Freund in Deutschland, den grüße ich von hier. Der hört uns jeden Samstag. Kisti. Und ich rufe dir zu, Kisti, heb alle deine Nick im Weltall, Akim und Tarzan-Heftchen auf. Die sind mittlerweile schon im Internet, ich habe letztens geguckt, ein Vermögen wert. Ja, also aufheben. Ja, bitte, es geht los. Erzählt, was liegt an Punk und Politik? Pepe, da haben wir es schon. Da haben wir es wieder, ja, die Scheiße. Ja, Werner, leg du mal los, du hast was vorbereitet mal, zum Thema. Also, Daddy, du hast ja vorher gesagt, du willst was über Griechenland sagen. Ja, ich habe hier was kreisen. Ich hätte was zu sagen über Spanien, obwohl im Grunde ist das ja das gleiche Thema, ja, wenn man es recht überlegt. Aber gut, dazu können wir was erzählen. Dann was noch? Immigration ist ja angesagt, dass so jetzt unsere Politiker, jetzt inzwischen sind so viele Todesopfer, Leute, Immigranten, die da ertrunken sind im Mittelmeer. Also jetzt müssen sie wenigstens verbal radikal sagen, also das können wir, so eine Tragödie können wir natürlich nicht zulassen. Aber wahrscheinlich wird sich am Ende wieder nichts tun. Ja, sieht nicht gut aus. Wir haben alle die Bilder gesehen, wir haben die Zahlen gehört. Es geht in die Tausende, in die Zigtausende Tote im Mittelmeer. Das Massengrab, das nasse Massengrab Mittelmeer, drückt natürlich auf dem Gewissen einiger Leute, aber nicht aller. Die Politiker haben nun beschlossen, die Schiffe direkt da zu zerstören, wo sie losfahren. Das heißt, anstatt zu versuchen, den Leuten zu helfen, zerstören sie jetzt die Schiffe. Die lehnen das zwar ab, zu sagen, das sind militärische Operationen. Das ist keine militärische Operation, aber wie wir es auch drehen und wenden, sie werden da mit ihren berühmten Drohnen auftauchen und die Schiffe einfach aus der Luft abknallen, damit die armen Menschen, die fliehen müssen, keine Möglichkeit mehr haben, das Wasser zu überqueren und hier irgendwie zu landen. So sieht es mittlerweile aus. Zum Thema Griechenland. Ich habe hier ein tolles kleines Erklärungsvideo auf Attac. Für ein solidarisches und demokratisches Europa ist Griechenland noch zu retten. Ihr habt alle die aktuellen Nachrichten gehört. Heute gerade kam wieder die Meldung, dass die Finanzminister der Europäischen Union wieder am Verhandeln sind. Immer weiter das leidige Thema Griechenland. Schulden die Griechen eigentlich wirklich den anderen Europäern so viel? Ist das wahr? Hören wir einmal, was die Leute von Attac uns da erklären. Ist Griechenland noch zu retten? Ist Griechenland noch zu retten? Die sind doch selbst schuld, die faulen Griechen, sagen Presse und Stammtisch. Das ist Quatsch. Die Menschen in Griechenland sind nicht anders als alle anderen. Allerdings geht es ihnen derzeit sehr schlecht. In den letzten 5 Jahren ist die Arbeitslosigkeit rasant gestiegen. Das betrifft vor allem Jugendliche. Der gesetzliche Mindestlohn wurde massiv gedrückt. Renten und Sozialleistungen wurden zusammengestrichen. All das ist eine Folge der europäischen Krisenbekämpfung, der sogenannten Austeritätspolitik. Ähnliches passiert auch in Portugal, Spanien und Irland. Wie kann Sparpolitik arm machen? Sparen hilft auch, Geld anzuhäufen. Seit der Einführung des Euro sind die deutschen Exporte in die Eurozone kontinuierlich gestiegen. Das liegt vor allem an den niedrigen Löhnen, wodurch Deutschland Produkte billig anbieten kann. Die anderen Euro-Länder mussten sich Geld leihen, um Waren aus Deutschland bezahlen zu können. Griechische Banken, Unternehmen und Haushalte und die öffentliche Hand verschuldeten sich. 2010 stand Griechenland vor dem Bankrott. Doch statt das Problem an der Wurzel zu packen, wurden weitere Kredite gewährt. Das können die doch nie zurückzahlen. Stimmt. Und das Geld hat die Menschen in Griechenland nie erreicht. Stattdessen wurden deutsche und französische Banken gerettet. Dann haben wir also den Griechen Geld geliehen, das direkt in den Taschen deutscher Banken und Unternehmen gelandet ist? Genau. Gleichzeitig wurde die sogenannte Troika von der EU beauftragt, die Kreditvergabe unter dem Rettungsschirm mit Bedingungen zu verknüpfen. Die sogenannten Reformen bestanden aus Kürzungen im Bildungs- und Gesundheitssystem, der Senkung der Mindestlöhne und Renten, dem Abbau von Arbeitsplätzen, Steuererhöhungen und Privatisierung öffentlichen Eigentums. Die Troika hat dem griechischen Staat sogar Gesetze diktiert. Damit wurde massiv die Demokratie angegriffen. Aber sind solche Reformen nicht sinnvoll? Nein, denn Austeritätspolitik zielt darauf ab, kurzfristig Geld einzusparen und zerstört dadurch auf lange Sicht die griechische Wirtschaft. Es entsteht eine Schuldenspirale, aus der Griechenland nicht mehr aussteigen kann. Griechenlands Wirtschaft liegt am Boden, die Schulden steigen weiter, die soziale Infrastruktur ist schon zusammengebrochen. Immer mehr Menschen wandern aus. Zusätzlich gibt es weitere dramatische Folgen. 3 Millionen Griechen sind ohne Krankenversicherung. Menschen mit behandelbaren Krankheiten wie Diabetes sterben, weil sie sich die Medikamente nicht mehr leisten können. Frühgeborene sterben, weil ihre Versorgung weggespart wird. Die Selbstmordrate ist um ein Vielfaches gestiegen. Was? Das passiert alles hier in Europa? Das ist doch schrecklich. Ja. Und der Ausverkauf Griechenlands an private Investoren verschärft die Situation weiter. Massive Steuerhinterziehung durch Reiche, Korruption und Vetternwirtschaft sind reale Probleme. Die neue Regierung will diese angehen, doch die Troika beharrt auf ihrer Politik. Diese Verarmungspolitik der EU muss gestoppt werden. Ein Schuldenschnitt ist unumgänglich. Griechenlands Regierung braucht Zeit, um ein gerechtes Steuersystem zu etablieren und den Verwaltungsapparat neu zu organisieren. Die EU braucht eine gemeinsame Wirtschafts-, Steuer- und Sozialpolitik. Mehr Informationen unter www.attac.de. Just heute kam die Nachricht, ich bin fast im Bad umgefallen, vor Lachen natürlich. Theo verkauft seinen Sitz, seine Parteizentrale, das Gebäude der Parteizentrale, an einen Investor in Hongkong. Das heißt Arturo Mas, der Engel, Moses, Gandhi. Mahatma Gandhi, Arturo Mas, verkauft den Besitz aller Katalanen an einen Investor in Hongkong. Ja, das ist uns ganz schön sauer aufgestoßen gerade. Die Verarmungsspirale, das Elend, ist alles Politik von oben gemacht. Wir haben es gehört. Ja, also das fand ich einen sehr schönen Beitrag. Besser kann man das eigentlich nicht zusammenfassen, da, was abläuft. Vielleicht sagt doch einfach nochmal die Website. Das, wer will, soll sich das da nochmal angucken. Ihr findet das unter attac.de. Da kommt ihr direkt auf die Titelseite und da habt ihr direkt einen Beitrag. Der heißt, ist Griechenland noch zu retten? Es gibt einen kurzen Text und dann kommt schon das Link. Und auch auf YouTube guckt ihr einfach unter, ist Griechenland noch zu retten? Fragezeichen. Da seid ihr direkt beim Video bzw. bei diesem Text. Ja, mich hat das eher ein bisschen so an Klaus die Maus erinnert. Ja, das ist natürlich so aufgemacht, als wäre es die Sendung mit der Maus. Die Sendung mit der Maus ist eine Sendung für Kinder und Jugendliche, um ihnen komplexere Vorgänge wie die Müllabfuhr oder vielleicht auch wie entsteht Brot und woher kommen die Babys, um ihnen das auf einfache und sehr anschauliche Weise zu erklären. Dazu gibt es dann immer diese berühmten kleinen Filme, wo dann Klaus, der Mausemann, hingeht und interviewt und verfolgt die Spuren. Ja, und hier in dem Ding von Attac, sehr schön, wo die andere Sprecherin dann so fragt mit so einer ganz naiven Stimme, ja, das ist ja schrecklich und das passiert hier bei uns in Europa. Also fand ich sehr gut gemacht. Naja, aber jedenfalls, du hast es gesagt mit dem Beispiel von der Convergència i Unió hier in Katalonien, die Regierungspartei, dass die jetzt ihren Parteisitz verhökern, das ist ja das Gleiche, was du in Griechenland auch erwähnt hast. Ne? Privatisierung, eine der Sachen. Und da sieht man halt, dass das miteinander zu tun hat, Griechenland und Spanien. Im Grunde ist es die gleiche Situation. Nur natürlich in Griechenland immer noch ein bisschen schlimmer in allem. Ja. Und das Frappierende ist, wie unterschiedlich Griechenland und Spanien behandelt werden von der Europäischen Union. Ja. Hier in Spanien sagt der Wirtschaftsminister, wir werden in Europa als Wunderkind praktisch, als Vorbild dargestellt. Hier Spanien, so gut haben wir gewirtschaftet. Und gegenüber Griechenland und dieser Syriza-Regierung mit Varoufakis wird eben brutalster Druck ausgeübt bis zum Letzten. Jetzt haben sie sich gerade noch mal ein paar Tage Zeit gegeben bis zur Deadline und man weiß jetzt eben wirklich nicht. Ne? Wollen die Griechenland auflaufen lassen, ne? Es ankommen lassen auf den Bankrott? Oder pokern sie eben nur bis zur letzten Minute. Ja, das werden wir bald wissen. Und hier in Spanien kommt jetzt eben dazu, dass wir im Wahljahr sind. Ja, und dann jedes Mal, wenn irgendein Politiker von der PP das Maul aufmacht, dann kommt raus, wir kommen langsam raus aus der Krise, es geht aufwärts, seht her, wir sind auf dem richtigen Wege und so weiter. Ja. Nur, wenn man ein bisschen genauer hinguckt, dann sieht es eben ganz anders aus. Ja. Also es stimmt, es gibt in der Tat so ein zartes 0, noch was Prozent Anwachsen vom Bruttoinlandsprodukt in den letzten Monaten. Was sie aber nicht sagen, dass das nicht in erster Linie daher kommt, dass die Bevölkerung wieder mehr Geld in der Tasche hat und deshalb die Inlandsnachfrage steigt. Das kommt zustande, die Gründe sind hauptsächlich externe Faktoren, ne? Dass zum Beispiel wegen der Abwertung vom Euro gegenüber dem Dollar die ganze europäische Produktion eben mehr Exportchancen hat und wenn also in Spanien jetzt leichtes Anwachsen da ist vom Bruttoinlandsprodukt, ist es ausschließlich dem Export geschuldet und sonst nichts. Ne? Und natürlich auch, weil die Petroleumpreise gesunken sind. Ja? Aber die verkaufen uns das hier, als wenn das ihre eigene Leistung wäre, das geschafft zu haben. Ne? Und dann ist noch ein anderer Punkt, den Sie anführen könnten, dass die Börsenkurse wieder gestiegen sind. Naive Gemüter sagen, ja, das ist ja ein Indiz für gewachsenes Vertrauen in die Wirtschaft. Also das mag vor 30 Jahren der Fall gewesen sein, wo die Leute noch Aktien gekauft haben oder auch die Fonds Aktien gekauft haben, weil sie was von der Dividende, die zu erwarten war, was mitbekommen wollten. Ne? Aber heute kauft ja niemand mehr Aktien aus dem Grund, sondern es geht nur noch darum, wann verkaufe ich die so schnell wie möglich mit Gewinn wieder. Also alles ist nur Spekulation. Ne? Und also was an der Börse stattfindet, das widerspiegelt in keinster Weise, was in der realen Wirtschaft passiert. Ne? Und in diesem Fall wurde eben durch die Europäische Zentralbank die umlaufende Geldmenge erhöht und dieses Geld sucht jetzt eben Zuflucht an der Börse. Ja? Bis zum nächsten Kladderadatsch eben. Und dann haben sie auch noch die Frechheit, die Arbeitslosigkeit Indiz anzuführen, dass es alles besser wird. Ja. Und wiederum für naive Gemüter auf den ersten Blick sieht so aus. Tatsächlich ist seit Mitte, Ende letzten Jahres die Arbeitslosigkeit leicht gesunken. Aber wenn man genau hinguckt, wo, bei wem, die bis zu 25-, 26-Jährigen ist sie gesunken und bei den, man höre und staune, über 50-Jährigen. Und das sind eben genau die Gruppen, die jeden noch so schlechte Arbeitsbedingungen und Löhne akzeptieren müssen einfach, weil sie keine andere Wahl mehr haben. Und also da ist hier das Beispiel von jetzt von vor ein paar Tagen von einer jungen Frau in Jerez, glaube ich, die hat sich um einen Arbeitsplatz beworben in einer Bäckerei, ja, und dann wurde ihr angeboten 7-Tage-Woche von Montag bis Sonntag inklusive 9 Stunden jeden Tag. Keine Ferien und dafür kriegt sie dann 500 Euro. Dann hat sie das korrekterweise abgelehnt, dieses Angebot, und hat diesen Typen denunziert. Und jetzt, das ist schon längere Zeit her, und jetzt vor ein paar Tagen bekommt sie eine Einladung zu Gericht. Sie ist angeschuldigt, also dieser Typ hat sie denunziert, die Frau, wegen falscher Anschuldigung und Verleumdung. Ja, und dann, oder ich kenne hier viele junge Leute, ja, die bewerben sich irgendwo, dann kommen sie dahin und dann, wenn es darum geht um die Arbeitsbedingungen und zu welchem Lohn, und dann fragst du naiverweise, ja, Sozialversicherung und so. Ja so, ja nein, das ist ein Missverständnis. Sie müssen sich selbstständig machen, sie müssen sich autonomer machen und dann schreiben sie uns eine Rechnung und so funktioniert das. Also sich selber versichern, ja, von diesen jungen Leuten, die wirklich keinen Cent in der Tasche haben, wird dann erwartet, dass sie sich als autonomus versichern, dass sie sogar, dann kommt noch dazu bei vielen, verlangt die Firma dann, dass sie sich zum Beispiel eine eigene Haftpflichtversicherung machen, falls sie Dritte bei der Ausübung ihrer Tätigkeit schädigen. Ja? Also so sieht es aus. Ja? Und dann kommt noch dazu, gegenüber, in diesem Fall gegenüber dem Finanzamt, wenn dann, also haben sie, weiß ich, einen Monat gearbeitet, schreiben dann die Rechnung für diese Firma, dann müssen die vom gegenüber dem Finanzamt also schon erklären, ihre Einkünfte, müssen Einkommensteuer bezahlen und IVA, Mehrwertsteuer, schon bezahlen im Voraus, bevor sie die Rechnung überhaupt, die erste Rechnung überhaupt kassiert haben. Ja. Also, und von den Arbeitgebern wird es eben brutal und rücksichtslos ausgenutzt, die Situation von diesen Leuten besonders. Und im restlichen Segment der Bevölkerung, also sagen wir zwischen 25 und 50 Jahren, da geht die Beschäftigung weiter zurück. Ne? Und also noch zwei Punkte zu diesem Thema. Wenn in den letzten, Mitte letzten Jahres die Arbeitslosigkeit leicht abgenommen hat, darf man eben nicht vergessen, dass die Emigration weitergeht. Ja? Die ganzen Heerscharen von jungen, gut ausgebildeten Leuten, die emigrieren nach England, Deutschland, andere Länder in Nordeuropa, nach Lateinamerika, Australien, Neuseeland, einfach weil sie hier keine Zukunft mehr sehen. In Spanien gibt es inzwischen 2 Millionen Haushalte, also nicht Personen, 2 Millionen Haushalte, wo alle Familienmitglieder arbeitslos sind und fast die Hälfte von denen keinerlei Unterstützung. Also weder Arbeitslosengeld noch, wie man das früher nannte, oder Hartz IV oder sowas, ne, gibt es überhaupt nicht hier. Ne? Und auch diese Tendenz, dass jetzt die Arbeitslosigkeit leicht abgenommen hat, ist jetzt auch zu Ende. In den ersten 3 Monaten von diesem Jahr ist die Arbeitslosenquote wieder angestiegen, ne, auf fast 24%. Und angesichts dieser Situation stellen sich unser Ministerpräsident Rajoy hin, der Wirtschaftsminister, und sagen eben, wir sind auf dem Wege, aus der Krise herauszukommen. Wir sind ein Vorbild für Spanien. Schöne neue prekäre Arbeitswelt. Es sieht nicht gut aus. Was wir auch noch erwähnen müssen, dass in dieser prekären Unternehmerdiktatur viele junge Frauen und Mädchen natürlich auch den sexuellen Belästigungen dieser Personalchefs und dieser Jobvermittler ausgesetzt sind. Das ist ein Tabubereich, wo nicht so viel darüber gesprochen wird, aber wo, wenn man mit jungen Leuten spricht, einem einiges zu Ohren kommt. Das heißt, wir befinden uns in einem Feudalsystem, wo die Gutsherren sich auch die jungen Dinger schnappen können, wie das früher so schön praktiziert wurde im Feudalsystem. Nur wir haben heute ein Feudalsystem, das noch viel grausamer ist, weil es immer davon ausgeht, es sei demokratisch legitimiert. Ja, alles soweit ganz richtig. Dem Bewerten der gesellschaftlichen Zustände hier in Europa kann ich eigentlich soweit gar nichts mehr hinzufügen. Nur, Werner, du hast gesagt, die jungen, gut ausgebildeten Leute, die alten, gut ausgebildeten Leute, so wie ich, sind von diesem Autonomo-Prozedere auch sehr stark betroffen. Also ich mache das selber oft jetzt auch gerade bei der Jobsuche die Erfahrung, dass das jetzt wieder ganz Mode ist und das wird einem dann so verkauft, als ja, sie sind dann selbstständig und können ein Gewerbe anmelden. Alles ganz großer Mist, weil sobald du krank bist, bist du total am Arsch irgendwie. Und natürlich auch dieses Beispiel, was du, Dedi, genannt hast mit den jungen Damen, da bin ich auch schon ein paar Mal drüber gestolpert und das betrifft auch tatsächlich nicht nur junge, sondern alle Frauen, die jetzt im Moment auf Jobsuche sind. Sich wehren, sich organisieren, andere Parteien wählen, die Kaste weg- und abwählen und dann natürlich auch bestrafen und ihnen die gestohlenen Milliarden, das sind nämlich Milliarden, wegnehmen und wieder in die Staatskassen zurückführen und dann eben investieren in Arbeitsplätze und Arbeit, die qualitativ wirklich Arbeit genannt wird und nicht eine Armutsbewegung ist. Getting poor by working, der US-Exportschlager der Reichen. Frühling im Niemandsland. Meine Damen und Herren, wir haben mittlerweile ein paar Minuten nach 11 Uhr hier im Niemandsland. Vielleicht noch ein Punk-Song, Bammel, und dann kommen wir zu den Katastrophen. Was hast du uns da mitgebracht heute? Die Band heißt Brausepöter, gibt es schon seit den späten 70er Jahren. Ich glaube, als Gründungsjahr wird im Netz 1978 genannt. Und die sind durch so einen seltsamen Internet-Hype in den USA vor kurzem wieder populär geworden. Und ich bin dadurch auch auf die aufmerksam geworden. Ich finde die total super. Vielleicht ein bisschen vergleichbar mit so Fehlfarben oder so. Und ja, ich habe einen Song mitgebracht, der heißt Du bist so langweilig. Nehmen Sie das nicht persönlich, liebe Hörer und Hörerinnen, und ihr beiden natürlich auch nicht, aber der Song ist fantastisch und dafür, dass die Jungs schon die 50 weit überschritten haben, klingen die echt erstaunlich zackig und modern. Also, ja, hört mal rein. FM バルセロナのニーマンスランド沖の皆様こんにちは。今日は2015年3月8日国際女性デーを祝うためにサンジャウマ広場に来ています。 Es ist Samstag, der 25. April 2015. Die Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Beginnen möchte ich mit den aktuellen Tagesmeldungen zum heutigen Samstag, 25.04. 100 Sekunden Nachrichten aus der ARD. Türkei auf Gauks Völkermordaussage. In einer Mitteilung des Außenministeriums hieß es, das türkische Volk werde dem Bundespräsidenten seine Aussagen nicht vergessen und nicht verzeihen. Gauk hatte das Vorgehen gegen die Armenier im Osmanischen Reich als Völkermord bezeichnet. Die Türkei als Nachfolgestaat bestreitet einen Genozid. Gedenken in Armenien an Massaker vor 100 Jahren. Bis in die Nacht hinein legten Menschen aus aller Welt Blumen vor der ewigen Flamme nieder. Sie erinnerten damit an die bis zu 1,5 Millionen während des Ersten Weltkriegs im Osmanischen Reich getöteten Armenier. Deutsche Bank reduziert Beteiligung an Postbank. Das hat der Aufsichtsrat beschlossen. Ziel sei es, den Anteil an der Postbank von zuletzt mehr als 90 auf unter 50% zu senken. Verdi-Chef Sirske kündigte an, jetzt um den Erhalt der Arbeitsplätze zu kämpfen. Trauer um ehemaligen polnischen Außenminister Władysław Bartoszewski ist tot. Der Publizist und Autor starb im Alter von 93 Jahren in Warschau. Bartoszewski, der das Konzentrationslager Auschwitz überlebte, setzte sich nach dem Ende der kommunistischen Herrschaft für die deutsch-polnische Aussöhnung ein. Aschewolke nach Vulkanausbruch. Nach der Eruption des Calbuco in Chile hat sich auch im Nachbarland Argentinien eine zentimeterdicke Ascheschicht auf Straßen und Häuser gelegt. Der Flugverkehr ist gestört. In Chile wurden in der Region um den Vulkan der Notstand ausgerufen. Das Wetter heute im Osten und Südosten, noch längere Zeit Sonnenschein und trocken, nur an den Alpen am Abend örtliche Gewitter. Sonst viele Wolken, gebietsweise Regen und Gewitter zwischen 11 und 24 Grad. Ja, man könnte sagen, das gleiche Wetter wie hier. Ich werfe einen Blick aus dem Studiofenster und sehe die gleichen Wolken wie auf der deutschen Wetterkarte. Ich fühle die gleichen Temperaturen und es drohen auch die gleichen Regenschauern ab und zu auf uns niederzuprasseln. Also, Europawetter ist auch schon vereinheitlicht in der EU. Wir hatten gerade gehört, es geht um ein Tabu. In der Türkei darf man nicht von Genozid sprechen, wenn man vom Massenmord an den Armeniern spricht. Der Genozid an den Armeniern ist im Land der Täter offiziell ein Tabu. Doch wie wir sehen und wie wir hören, unterdrücken lässt sich das Thema nicht mehr. Und selbst Türken entdecken ihre armenische Identität. In diesen Tagen jährt sich zum 100. Mal der Beschluss des Osmanischen Reiches, die Armenier zu deportieren. Zwischen 800.000 und 1,5 Millionen Menschen starben in den Jahren 1915 bis 1918 eines gewaltsamen Todes. Das EU-Parlament forderte am Mittwoch die Türkei auf, die Gräueltaten als Genozid anzuerkennen. 22 Staaten haben die Massaker offiziell als Völkermord bezeichnet. Deutschland gehört bisher noch nicht dazu. Historiker bewerten das als ersten Genozid des 20. Jahrhunderts. Auch Papst Franziskus sieht es so. Er sagt dazu: Wo es keine Erinnerung gibt, hält das Böse die Wunden offen. Wie viele Armenier, Juden, Griechen und Jesiden während der Homogenisierung der Türkei zum Islam konvertierten, weil sie auf diese Weise Tod und Unterdrückung entkommen konnten, dazu gibt es nur Schätzungen. Es beginnt Ende des 19. Jahrhunderts, es beginnt mit dem Zerfall des Osmanischen Reichs, das bis dahin multiethnisch und multireligiös gewesen war. Doch die bisherigen Untertanen wollten die Herrschaft nicht mehr akzeptieren. Sie forderten nationale Unabhängigkeit. Eine erregende Idee, sie lag in der Luft, aber sie war tödlich. Und Russland stand an den Grenzen. Die Osmanen, von deutschen Militärs übrigens beraten und geleitet, verdächtigten die Armenier, mit den russischen Feinden zu kollabieren. Die Osmanen reagierten mit einer bis dahin ungekannten Brutalität. Die Armenier wurden vertrieben. Offiziell redete man von Deportation. Tatsächlich wurden die Armenier auf Todesmärsche in die Wüste geschickt, ins glühende Nirgendwo, wo sie verhungerten, wo sie überfallen und ermordet wurden. Eduardo Galeano beschreibt in seinem Buch Los Espejos, die Spiegel, eine Szene, wo Hitler von seinen Beratern den Tod der Armenier erzählt bekommt und auch die Episode, wo jemand eine Rauchbombe in einen Graben geworfen hat, wo Armenier sich versteckt hatten, auf der Flucht vor den türkischen Schergen. Und es heißt, da kamen den Nazis die großen Ideen, Zyklon B zu produzieren und die Juden zu vergasen. Ob diese Anekdote wahr ist, kann ich jetzt nicht verbürgen. Doch Eduardo Galeano hat sie erzählt und geschildert in seinem Buch Espejos. Eine andere Episode, wo Hitler dann auch wieder was gelernt hat, wahrscheinlich, war in 20er Jahren, wo die deutsche Chemieindustrie ihr Giftgas nach Marokko geschickt hat bei den Rif-Kriegen. Da haben sie natürlich auch schon das ein bisschen konkreter gemacht. Früher Rauchbomben, dann Senfgas, und da hat er bestimmt auch was gelernt. Alle kennen die Gruppe Rammstein, aber wer kennt den US-Truppenstützpunkt, die US-Militärbasis Rammstein in der Pfalz? Wir wissen, die Gruppe Rammstein hat sich nach einem Flugzeugunglück in Rammstein, das in den 80er Jahren geschah, benannt. Zwei italienische Kampfmaschinen krachten in der Luft zusammen. Eine stürzte auf die Tribüne der Zuschauer und 100 Menschen starben, verbrannten in den Trümmern dieser Kampfjets. Rammstein ist mittlerweile das Zentrum für den Drohnenkrieg weltweit. Wie stark unterstützt Deutschland Obamas Drohneneinsätze gegen Terroristen? Geheime Pläne belegen die elementare Rolle der US-Militärbasis in der Pfalz. Und Dokumente zeigen, dass die Bundesregierung mehr weiß, als sie zugibt. Rammstein, so hieß es, sei auch ein Zentrum für Präsident Barack Obamas Drohnenkrieg gegen den islamischen Terror. Über die Militärbasis, so berichtete ein ehemaliger Pilot, würden die Daten für alle Drohneneinsätze geschickt. Es gibt hier eine interessante Zeichnung im Spiegel. Es hängt mit der Krümmung der Erde zusammen. Rammstein ist wichtig, um die Daten via Satelliten zeitgleich an die Knopfdruckkiller in der Wüste Nevada zu schicken, die dann den Knopf drücken und zeitgleich dann die Terrorverdächtigen aus der Luft abknallen. Zu Obamas Drohnenkrieg noch eine konkrete Ziffer. Also er hat bis jetzt Obama 350 Angriffe geflogen mit Drohnen und Bush, sein Vorgänger, nur 50. Also siebenmal mehr als Bush gemacht hat. Und also sicher soll man daraus jetzt nicht einfach schließen. Obama ist siebenmal schlimmer als Bush. Da kommt dann noch dazu eben die Entwicklung in der ganzen Zeit technisch von diesen Drohnen. Mehr denn je sind es also heute klinisch saubere Waffen, die ganz chirurgisch ihre Ziele treffen, die Kollateralschäden werden minimiert. Ne? In Afghanistan, die USA setzen die ohne jedes Problem ein. In Pakistan jetzt weniger, weil die Regierung dort protestiert hat. Und die große Rechtfertigung ist natürlich, ja, es geht ja gegen Al-Qaida, gegen den islamischen Fundamentalismus und so weiter. Und jetzt hat aber eine US-Menschenrechtskommission rausgefunden, dass auf jeden einzelnen getöteten Al-Qaida-Kämpfer 20, zwischen 20 und 30 Zivilisten sterben. Also in konkret 40 tote Al-Qaida-Leute und über 1100 Zivilisten. Deshalb also Geheimniskrämerei um diesen Drohnenkrieg. Deutschland versperrt die Ohren, versperrt den Mund und hält sich die Augen zu, will nichts hören. Nur, das Geschrei ist mittlerweile so groß, dass man nicht mehr dran vorbeikommt. Mal abgesehen davon, wer unterscheidet denn eigentlich, ob jemand Dschihadist ist, was auch immer das sein mag, und wer Zivilist ist? Also das ist ja auch noch ein Faktum, den man nicht vergessen darf. Und ja, wir sind ja hier in Katalonien, wenn ich die Medien so richtig verfolge, auch von katalanischen Dschihadisten inzwischen umzingelt. Man will jetzt also Angst machen, dass jetzt der islamische Terror auch nach Katalonien geschwappt ist. Vielleicht auch eine ganz spannende Sache. Geheimniskrämerei der Amerikaner kommt der Spitze in Berlin natürlich zurecht. Offiziell nichts zu wissen schützt vor Handlungszwängen. Sie müssen also nichts tun, wenn Sie offiziell nichts wissen. Doch der Wissensdruck wird immer stärker. Mit dieser kommoden Position könnte es nämlich nun vorbei sein. In geheimen Dokumenten, die dem Spiegel und der Presse und dem US-Internetportal The Independent vorliegen, ist so detailliert wie nie zuvor dargestellt, wie Obamas Krieg gegen den Terror organisiert wird. Die Unterlagen, die aus amerikanischen Geheimdienstkreisen kommen und als Top Secret klassifiziert sind, stammen aus dem Juli 2012. Da steckt natürlich wieder Snowden dahinter. Ein Schaubild zeigt, wie die US-Regierung den Einsatz der Drogen strukturiert. Andere Dokumente ermöglichen es, den Ablauf der Operationen etwa in Somalia, Afghanistan, Pakistan oder im Jemen weitgehend nachzuvollziehen. Sichtbar wird dabei, dass ein ebenso zentraler wie umstrittener Part der Kriegsführung in Deutschland stattfindet. Von Rammstein wird das Signal übermittelt, das den Drohnen befiehlt, was sie tun sollen, sagt ein Amerikaner, der mit dem geheimen Militärprogramm vertraut ist. Von ihm stammen die Dokumente. Ohne Rammstein könnte keine der Drohnen gesteuert werden, jedenfalls nicht in der bisher geübten Weise. Für Kanzlerin Angela Merkel ist die neue Beweislage brisant. Die Airbase im deutschen Südwesten mutet mit ihren Kirchen und Kinos, den Baseballplätzen und dem parkähnlichen Golfkurs wie ein Stück Amerika an, aber sie ist kein extraterritoriales Gebiet. Zwar hat der Bund den USA per Vertrag die Nutzung der Liegenschaften zugesichert, allerdings mit der Auflage, dass sie auf dem mit Stacheldraht gesicherten Areal nichts unternehmen, was gegen deutsches Recht verstößt. Und das tun sie ständig. Wann immer Medien Indizien für Rechtsverstöße in Rammstein zusammentrugen, wann immer kritische Parlamentarier Aufklärung forderten oder den deutschen Beitrag an den Exekutionen aus der Luft, stets zog sich Berlin auf die Position zurück, es handle sich nur um Behauptungen. Dagegen stünden die Beteuerungen aus Washington, deutsche Grenzen und deutsche Gesetze zu achten. Eine pauschale Erklärung, deren Wahrheitsgehalt nun besser zu überprüfen ist. Die Bundesregierung und ihre Strafverfolgungsbehörden stehen damit, wie schon während des NSA-Skandals, vor der Frage, ob sie einen möglichen massiven Rechtsbruch von deutschem Boden aus ahnden sollen. Wir hatten das vor zwei Jahren und letztes Jahr und immer wieder auch hier diskutiert im Niemandsland. Kann ein deutscher Richter einen amerikanischen Politiker verhaften, anklagen und wegen Verstoß gegen deutsches Recht sozusagen juristisch haftbar machen? Dazu habe ich hier einen Kommentar auf meinem kleinen Apparat. Moment, ich hole ihn mal gerade. Kann also ein deutscher Richter einen amerikanischen Militär oder Politiker haftbar machen? Das war der Kommentar aus dem deutschen Justizapparat. Die werden den Teufel tun, die sind Komplizen. Die deutschen Geheimdienste, der Verfassungsschutz ist Komplize der fürchterlichsten amerikanischen Spitzelbelauschungsoperationen und auch die deutschen Militärs sind unterwürfig den Amerikanern gegenüber. Sie blasen ihnen Zucker in den Hintern und fressen ihn aus der Hand. So drastisch möchte ich das hier einmal sagen. Da wird nichts passieren, wenn nicht eine nicht hörige Regierung sie dazu zwingt. Der Tod aus der Luft kündigt sich mit einem leisen Summen an. Machai, Wespen nennen die Paschtunen die US-Drohnen wegen der sirrenden Geräusche beim Überflug. Es war am Abend des 4. Oktober 2010, als in einem abgelegenen Hof in Waziristan 10 Erwachsene aus der Dschihad-Szene, wie es so schön heißt, und ein Kleinkind in einer Lehmhütte beim Essen saßen. Weil sein Sohn quengelte, verließ der Gastgeber Emra E. die Runde und brachte den Jungen in eine andere Hütte. Gegen 19.30 Uhr hörte Emra einen Knall. Die Holztür flog hinein, meine Augen waren voller Erde, so berichtete er später. Ich lief zurück, schaute nach meinem Bruder, rief seinen Namen, Benjamin. Dann sah ich ihn und das, was von ihm übrig war. Und er hatte einen Splitter im Hinterkopf. Benjamin E. war erst eine Woche zuvor im pakistanischen Kampfgebiet angekommen. Er ist der erste deutsche Staatsbürger, der von einem unbemannten US-Flugzeug getötet wurde. Emra und Bunyamin E. kommen aus dem Wuppertaler Stadtteil Vohwinkel. Bis heute ist unklar, ob der Angriff dem 26-jährigen Deutschen galt oder einem hochrangigen Paschtunen, der die Hütte bereits vor dem Abendessen verlassen haben soll. Die Bundesanwaltschaft legte kurz nach Bunyamins Tod einen Prüfvorgang zum Thema Drohnenkrieg an. Und nach 2 Jahren leitete Generalbundesanwalt Harald Range ein Ermittlungsverfahren ein, um zu untersuchen, ob der gewaltsame Tod von Bunyamin E. ein Kriegsverbrechen ist, nach dem Völkerrechtsstrafgesetzbuch zu qualifizieren. Das schien mutig, das Ermittlungsverfahren kam dem Verdacht gleich, die USA würden Kriegsverbrechen begehen. Ein knappes Jahr später stellte Range das Verfahren jedoch ein. Juristisch sieht das folgendermaßen aus. Generell gilt, so sagt der Spiegel zu diesem Thema, wer einen anderen mit einer Rakete aus einem Luftfahrzeug tötet, so heißt es offiziell, kann sich wegen Mordes strafbar machen. Es sei denn, der Angriff ist als Kriegshandlung völkerrechtlich gerechtfertigt. Und von dieser Rechtfertigung macht das Pentagon umfassend Gebrauch. Für die US-Regierung sind alle Drohneneinsätze gegen den organisierten Terrorismus von Al-Qaida und den mit ihnen assoziierten Kräften Teil eines weltumspannenden Krieges, dessen Schlachtfeld sich überall erstreckt, wo der Gegner auffällig wird. So schwammig wird das gesagt. Jedoch ist kaum ein Völkerrechtler in Europa und kaum ein Experte in den Außenministerien der NATO-Verbündeten bereit, diese Wildwest-Sicht zu akzeptieren, die den Erdball in einen ubiqueren Krieg mit allgegenwärtiger Tötungserlaubnis verwandelt. Brandgefährlich findet zum Beispiel Klaus Kress, der Direktor des Kölner Instituts für Friedenssicherungsrecht, die Übung der Vereinigten Staaten, alle Terrorgrüppchen, die allenfalls durch eine gemeinsame Ideologie, nicht aber durch eine einheitliche Kommandostruktur verbunden sind, als eine einzige weltweit agierende Kriegspartei zu behandeln. So entstehe aus vielen lokalen Problemen eine Ermächtigung für die Weltpolizisten in Washington, überall dort zu töten, wo sie einen Gegner ausmachen oder vermuten. Es ist wirklich wie in Science-Fiction-Romanen. Du ahnst nichts, dein Name ist irgendwo im Computer, du bist Paschtune, du wohnst irgendwo in Waziristan, man hat einen Namen verwechselt, wie viele Leute heißen da Ali oder Müller, Ali Müller, Ali Müller-Smith, und dann kommt die Drohne und knallt dich, deine Familie, deine Oma, dein Baby ab. Natürlich werden jetzt NATO-Generale sagen, ihr seid naiv, ihr wisst gar nicht, wie schlimm die Bedrohung ist. Wir schützen euch aus dem Dunkel heraus. Haha. Werfen wir einen Blick in die Presse vom heutigen Samstag, dem 25. Ich öffne mal hier ein paar Links. Gucken wir erstmal in die Junge Welt. Das ist die linkskritische Zeitung, die uns eigentlich immer sehr gute alternative Nachrichten und Analysen bringt. Als Titelbild: vor 70 Jahren trafen an der Elbe sowjetische und US-Truppen zusammen. Torgau gedenkt historischer Begegnung. Hier sehen wir das große Foto, wo sich auf einem Hügel, auf einem Trümmerhügel, US- und sowjetische Soldaten die Hand reichen. Wir hatten letzte Woche auch kommentiert, dass der Anteil der USA an der Zerschlagung des Hitlerreichs überbewertet wird und glorifiziert und verherrlicht wird, während der Anteil der Sowjetunion, der Löwenanteil, sagen wir mal 90%, als etwas Niederes oder Minderwertiges dargestellt wird. Und eben selbst der Überfall nachher noch im Nachhinein als gerechtfertigt erscheint, weil Stalin war böse und der Kommunismus war genauso grausam wie der Hitlerfaschismus. Das ist diese Gleichstellungstheorie. Dann gibt es im Titel von der Jungen Welt einen Artikel zum Thema Lieferservice für die NSA, BND-Spitzelei für großen Bruder bei Konzernen und Politikern. Künstliche Aufregung im Kanzleramt, Rücktrittsforderungen an Geheimdienstchef Schindler. Und es ist mittlerweile rausgekommen, dass der Bundesnachrichtendienst für US-Konzerne deutsche Firmen bespitzelt. Die haben zum Beispiel ein Patent, die entwickeln ein Verfahren, um vielleicht Klebstoff für Satelliten im Weltall herzustellen. Und dieses Patent, bevor es überhaupt angemeldet ist, wird das Verfahren an US-Konzerne gegeben. Die melden es früher an und Edge, Schnäppchen geschlagen. Und der Bundesnachrichtendienst ist in solche Schweinereien mit verwickelt. Wir sollten solche Beschlüsse umsetzen, heißt es hier. Pro Asyl appelliert an das EU-Parlament, per Haushaltssperre eine europäische Seenotrettung durchzusetzen. Dazu gibt es ein Gespräch mit Günter Burkhardt. Streik gegen die Personalnot. Beschäftigte der Berliner Charité treten kommende Woche in den Ausstand. Sie verlangen nicht mehr Lohn, sondern zusätzliches Personal. Und noch einmal, es war ein Völkermord. Bundestag erkennt Genozid an Armeniern vor 100 Jahren an. Wir hatten gerade in den Nachrichten gesagt, das wäre noch nicht geschehen. Aber jetzt ist es da. Der Völkermord ist ausgesprochen. Die Türkei ist beleidigt. Der Musterdemokrat Erdogan hat sich indigniert gezeigt. Zu diesen Seenotstreitkräften, also das hat zu tun mit dieser Immigrationsgeschichte, ne? Wo jetzt also in den letzten Tagen Hunderte von Immigranten wieder ertrunken sind. Vor 10 Tagen war das ungefähr 700 an einem einzigen Tag. Da werden jetzt eben wieder Statements abgegeben, Gipfeltreffen organisiert. Es wird Entschlossenheit demonstriert von unseren Regierungen, Verurteilung dieser Schlepperorganisationen und dieser Sklavenhändler-Mafia. Aber wie immer viel Schaumschlägerei, Scheinaktivitäten, um eben die eigene Unfähigkeit und das eigene Nichtwollen zu kaschieren. England zum Beispiel, also alle europäischen Länder machen da ja mit. Was wirklich dahinter steckt, die haben jetzt also Hilfe angeboten für die Rettung, für Rettungsaktionen, also Schiffe im Mittelmeer. Und als Gegenleistung wollen sie dann in Zukunft keine Asylbewerber mehr aufnehmen. Das ist die Bedingung. Also das ist die eigentliche Haltung, die dahinter steckt. Und vor, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, bis vor einem Jahr vielleicht oder anderthalb Jahren, gab es ja schon so eine Rettungsmission. Das hieß Mare Nostrum. Wo eben auch schon damals sehr viele Leute ertrunken sind. Und es wurde jetzt aber ersetzt durch ein anderes Konzept, das heißt Operation Triton. Ja, also jetzt geht's nicht mehr darum, so viele Menschenleben wie möglich zu retten. Außerdem ist es jetzt billiger. Und dass sie das umgeändert haben, das Argument war, ja, wenn sich in Afrika rumspricht, dass wir die alle retten, dann ist es der sogenannte Effekto Yamada, dann werden noch mehr Leute über uns herfallen hier, ja. Und also konkret sieht es jetzt so aus, dass zum Beispiel die italienische Marine nur noch zuständig ist für die 50 Kilometer, die ersten 50 Kilometer vom italienischen Festland weg, und alles andere konnte ihnen also egal sein. Ja? Aber jetzt tun sie wieder so, wie wenn sie irgendwie was machen müssen, aber alle haben es von Anfang an gewusst, ne? Und dass die Zahl der Opfer wieder rapide ansteigen würde, das konnte man sich an 5 Fingern abzählen, und die haben eben von Anfang an nur gesetzt auf den politischen und militärischen Aspekt, Grenzschutz, Abschirmen, das ist, was dahinter steckt. Berlin. Eine beeindruckende Demonstration zog am gestrigen Freitagmittag durch die Berliner Innenstadt. Unter dem Motto »Unsere Freunde bleiben hier« protestierten Schüler und Studenten gegen die von der Regierungskoalition beabsichtigte Verschärfung des Asylrechts. Die Verfahren zur Abschiebung und Abschiebehaft werden so angepasst, dass sie in Zukunft noch schneller noch mehr Menschen abschieben können, hieß es im Aufruf zur Demonstration. Und wir haben die Schnauze voll von Rassismus, Ausbeutung und Krieg. Nicht nur die Pläne der Bundesregierung stießen auf harsche Kritik, auch nationalistische Bewegungen wie Pegida, deutsche Waffenexporte und die Abschottungspolitik der EU riefen lautstarken Protest hervor. Nach Veranstalterangaben kamen bis zu 7000 junge Menschen zusammen. Sie trafen sich zunächst am Roten Rathaus, liefen über den Hackischen Markt und die Friedrichstraße bis zum Brandenburger Tor. Letzten Blick auf die Taz vom heutigen Samstag, dem 25. April. Linke Politiker über Ausschuss zum NSU. Mehr Fragen als Antworten. Petra Pau und Martina Renner fordern einen neuen NSU-Untersuchungsausschuss. Die Taz bringt ein Gespräch über die Rolle der Behörden, politische Verantwortung und Dreistigkeit. Wir wissen, die Zeugen, besonders die Geheimdienst-Nazis, die bewegen sich da wie die Herren im Haus, machen reißen dumme Witze, schweigen und sagen eigentlich nichts. Ein Skandal, dieser Untersuchungsausschuss. Stadt-Land-Flüchtling, die Streitfrage. Wer es als Flüchtling nach Deutschland schafft, genießt noch keine Sicherheit. Die Unterbringung ist schwierig. In der Stadt und auf dem Land, hierzu auch einen längeren Artikel in der Taz. Verhandlungen zum TTIP nicht ganz einig. Bei der 9. Gesprächsrunde um das transatlantische Freihandelsabkommen zeigen sich die Teilnehmer zwar zuversichtlich, was dabei rumkam, bleibt aber unklar. Wir haben hier viel über diese fürchterliche TTIP-Intrige berichtet. Wir wissen, das ist ein Teil des Krieges der Finanzmärkte gegen die Völker. Hiermit beenden wir den Katastrophenblock im heutigen Niemandsland. Letzte halbe Stunde ist angebrochen, hier im Niemandsland. Kino, Kultur, Bücher stehen auf dem Programm. Bammel, du warst im Comic-Salon. Ja, wie bereits gesagt, vorgestern war ja der Dia de Sant Jordi. Ich habe ein paar Rosen verschenkt. Leider keine Bücher bekommen, sondern ich musste mir welche kaufen. Und dabei habe ich mir überlegt, dass ich eine kleine Kaufempfehlung für unsere Hörer und Hörerinnen hier im Radio Niemandsland abgebe. Ja, der Comic-Salon, der 33. Comic-Salon hier in Barcelona war fantastisch besucht, war eine tolle Veranstaltung, viele schöne Ausstellungen zum Thema Comic in all seinen Facetten. Also es gab amerikanische Superhelden-Comics, es gab die sogenannte anerkannte Comic-Kunst. Es gab eine Menge toller Ausstellungen und Geschichten und ich hatte die Möglichkeit, mit einer Dame von der Edition Salamandra zu sprechen. Hola, buenos días. Estoy aquí en la sala de cómics, aquí en Barcelona y estoy hablando con... Ja, ich habe, wie gesagt, mit Sheila gesprochen von der Edition Salamandra. Das ist ein Comicverlag, der, sage ich mal, ein Verlagshaus, das auch Comics mit in seinem Sortiment führt. Und ich fand das total spannend, weil sie hatten ein Buch, das bereits in Algolem, in dem Comic-Salon, ziemlich abgeräumt hat, aus unter anderem den Kritikerpreis. El Árabe del Futuro heißt das Buch. Das ist ein ganz toller Politcomic. Die haben eine ganze Reihe von großen, bekannten Titeln, darunter den Kleinen Prinzen, das kennen wir vielleicht alle. Es gab vor ein paar Jahren einen Animationsfilm zum Thema Nahostkonflikt, Waltz with Bashir heißt er, und das ist ein Comicbuch von Ari Vollmann. Ich glaube, die meisten von euch kennen das. Das haben die in ihrem Sortiment, und einen spanischen Comic, auf den ich gleich nochmal ganz kurz eingehen werde. Wir hören nochmal ganz kurz, was die Dame zu sagen hat. Y a mejor obra en el salón. Y la verdad que está trayendo mucho a gente joven, a nuevos talentos, porque ha conseguido dar como un nuevo giro al sector del cómic en España. Y tenemos también como autores invitados a una pareja de ilustradora y guionista. Das ist ganz toll, was sie da gerade gesagt hat. Gibt mir eine Steilvorlage. Antonio Itos heißt der Autor. Das Buch heißt Inertia, was ich mir mal so laut Internet mit Trägheit übersetzt habe. Und das trifft ganz gut den Punkt. Es geht um zwei junge Typen, die einen Hauptteil ihrer Zeit damit verbringen, mehr oder weniger freiwillig, dass sie rumhängen, wie man so schön sagt. Fahren Skateboard, hören Punkmusik und genießen die vielen, vielen Stunden ihres Lebens, indem sie eben einfach abhängen. Das Buch ist fantastisch gestaltet. Die Grafik ist irre und ja, ich sehe, du hast es da in der Hand. Ich habe es hier vor mir in der Hand. Ich gebe dir das gleich mal rüber. Ja? Und ich wollte eigentlich nur noch erwähnen, dass sie eben nominiert waren hier beim Comic-Salon für den Hauptpreis. Leider gewonnen haben sie nicht. Da ist ein anderer Spanier ins Rennen gegangen. Aber ich fand das Buch total klasse. Wer also ein bisschen sich für Comic-Kunst hier aus Spanien interessiert, nebenbei bemerkt für Subkultur, Skaten ist ja inzwischen keine Subkultur mehr, das ist ja eine richtige Modebewegung geworden, aber in diesem Comic geht es eben ganz viel um Skateboardfahren und ja, es gibt so viele kleine versteckte Hinweise, die Poster an den Wänden sind von Black Flag oder Minor Threat oder so Bands aus den 80er Jahren. Und das ist ganz toll gemacht. Ich bin direkt erstaunt. Ich schlag das an einer Stelle auf und sehe, wie das Leben auf unseren Planeten kam, wird hier sehr schön illustriert. Da kommt wie aus dem Weltall so eine Art Spermastrahl, der fällt auf den Planeten und erzeugt direkt vom Einzeller dann bis zum Molch, dann über irgendwelche Kleinreptilien bis hin zum Menschen, bis hin zum Titelhelden, der sich dann daraus entwickelt. Das ist wirklich sehr liebevoll und sehr schön geschildert und gezeichnet. Ich finde das Buch auch toll. Also das regt an, es zu lesen und es zu genießen. Ja, wir sagen nochmal ganz kurz den Titel. Inertia von Antonio Itos. Und natürlich gab es noch eine ganze Menge anderer Titel beim Comic Salon. Danke nochmal an die beiden Damen von der Edition Salamandra, die dieses Interview, was da im Hintergrund läuft, mit mir gemacht haben. Und ich werde euch auf jeden Fall empfehlen, nächstes Jahr mal einen Abstecher dahin zu machen. Bevor wir mit Musik weitermachen oder zu den Kinobeiträgen kommen, Dedi, vielleicht noch ein kurzer abschließender Kommentar von dir. Was hast du gemacht am Dia de San Jordi, am Tag des Buches? Ja, am Tag des Buches war ich unterwegs, mittags zumindest, mit meinem Aufnahmegerät, mit meinem Ü-Wagen und habe mich eine Weile an den Stand von Contrabanda FM begeben und habe da mit Kolleginnen und Kollegen und dem Publikum gesprochen und wir haben uns sehr gut amüsiert, weil es eine sehr schöne Stimmung war. Ich liebe San Jordi. San Jordi ist für mich eines der schönsten Feste, die ich kenne, in jeder Weise. Ich liebe diese ganze Atmosphäre aus Büchern, aus Literatur, aus Autoren, aus Rosen. Das ist alles ganz fantastisch und herrlich. Habe da auch einige Interviews gemacht mit unseren Radiofreunden und Kollegen und Kolleginnen. Ich öffne gerade das Archiv. Wenn ich es direkt finde, werde ich eine kleine Kostprobe hier einmal durchlaufen lassen. Und zwar habe ich zuerst mit meiner Kollegin Bea gesprochen. Die ist zuständig für die Organisation dieses Standes. Es ist der 23. April, son las 12 menos 10 aquí en la Rambla. Gut, hier ist also auch der Reporterstil, der rasende Reporter unterwegs mit seinem kleinen Ü-Wagen. Pues muy bien, contentísimas de estar aquí como cada año en la parada de Contrabanda. Es ist der 23. April, San Jordi-Tag, Tag der Bücher und Rosen hier in Katalonien. Wir sind auf den Ramblas, internationaler Tag des Buches. Ich frage Bea, hallo Bea, am Stand von Contrabanda, wie steht's? Sie sagt, gut, also super zufrieden und wie jedes Jahr hier am Stand von Contrabanda FM, um den Leuten zu erklären, was unser freies Radio bedeutet und die 24 Jahre Radiosendungen mit ihnen zu teilen. Radio para que nos escuchen y participen. También hay gente que nos ha preguntado cómo se hacía para hacer. 24 Jahre Radio ist natürlich kein Pappenstiel, ein ganzes Leben, eine ganze Generation. ¿Qué mensaje? Ja, Bea lacht und sie sagt, ja, ja. Ältere Leute, die uns seit langem hören, sind hier an den Stand gekommen, aber auch junge Leute, denen wir erklären, was unser Radio ist, wie es funktioniert, damit sie uns hören und natürlich, wenn sie wollen, auch bei uns mitmachen. Auch kommen Leute, die uns fragen, wie man Sendungen macht, was uns total gefreut hat, denn wir möchten, dass mehr Leute bei uns mitmachen. Welche Botschaft hast du an die Hörerinnen und Hörer und weltweit zu sagen über Contrabanda? Sie sagt, ja, das ist eine Wahnsinnsfrage, die du da stellst. Ich glaube grundsätzlich mehr Meinungsfreiheit, mehr Engagement und mehr freies Radio und natürlich mitmachen, mitmachen bei den freien Radios. Das ist das, was ich den Leuten sagen möchte, denn das freie Radio ist ein Ausdruck unserer aller Wünsche. Hier können wir sie projizieren und in die Welt tragen, um unsere Meinung zu diesem System der Unterdrückung zu sagen. Ja, ganz genauso bin ich ja eigentlich auch hierher gekommen. Werner und Dedi haben mich vor 5 Jahren genau, und zwar ziemlich auf den Tag genau, das erste Mal hier ins Radio eingeladen und seitdem kann ich eigentlich gar nicht mehr umhin, hier ab und zu vorbeizuschauen. Im Moment öfter, als es dem einen oder anderen vielleicht lieb ist. Das liegt daran, dass ich im Moment samstags vormittags Zeit habe, hierher zu kommen. Ich bin auf Jobsuche, wie ich gerade schon gesagt habe. Also ich muss im Moment nicht samstags arbeiten. Und ja, das Radio finde ich einfach ein total tolles Medium, um Gedanken und Töne in die Welt zu tragen. Auch wenn man es online hört oder gerade wenn man es online hört, finde ich, es gibt unglaublich viel zu entdecken im Netz. Und das Radio Contrabanda, muss ich sagen, finde ich hier in Barcelona auf jeden Fall einen der wichtigsten Tonträger, die man so haben kann. Ja, zu dem, wo du zum ersten Mal hier warst, bilde dir aber nicht allzu viel darauf ein. Wir haben nicht sofort, wo wir dich zum ersten Mal gesehen haben, gesagt, komm. Ne? Wir hatten uns schon eine Bedenkzeit, Dedi, nicht wahr? Wir haben uns das überlegt und am Ende haben wir gesagt, naja gut, der könnte da reinpassen. Also eigentlich war's. Erstmal haben wir die Akte kommen lassen von der NSA und haben dich erstmal überprüft. Da war alles in Ordnung und dann haben wir erst entschieden, in langwierigen Prozessen. Die hast du nicht mitbekommen, aber jetzt können wir es ja sagen. Alles in Ordnung heißt in seinem Fall, dass er da ganz oft aufgetaucht ist, viele Einträge hatte, immer rot markiert, ganz gefährliches Subjekt. Also da, das hat dir natürlich Punkte gebracht. Gut, Spaß beiseite, Bammel. Wir freuen uns, dass du hier bist. Wir finden und ich finde, ich spreche jetzt erstmal für mich, Werner kann das selber sagen, dass du eine Bereicherung bist für unsere Sendung und toll. Komm wieder, komm immer, wenn du Lust hast. Niemandsland ist dein Land. Gut, die Kollegin, die sagt jetzt noch einiges zum Thema Contrabanda. Dann habe ich auch ein paar Passanten kurz interviewt auf der Straße, die sind alle begeistert von unserem Sender, die freuen sich, dass es uns gibt, zumindest die, die uns kennen. Dann gab es auch viele Touristen und Touristinnen, die haben wir auch scherzhafterweise angesprochen, ob sie freie Radios kennen, do you know free radios? Und die haben dann gelächelt und sind verstört weitergegangen. Es kamen auch einige Kreuzfahrttouristen vorbeigestiefelt und gestampft, einige würde ich sagen ganze Pulks. Die fallen natürlich auch immer mehr in die Stadt ein, aber das ist, glaube ich, nicht das Zielpublikum unserer freien Radios. Ich sehe gerne Touristen, Leute aus aller Welt, ich finde das klasse. Ich mag Städte, die ein internationales Flair haben, wo man sich begegnen kann, wo man wirklich auch exotische Sachen und Gesichter und Menschen sieht. Die Frage ist nur, muss das so ultra kommerzialisiert werden, dass die eigene Bevölkerung daran erstickt? Und das ist eben das Problem. Dass Touristen kommen, ist doch toll, klasse. Come here, I show you old stones, typical, folklorical. Come with me, give me your money. Have you dollars, yen? I show you a very typical Spanish bar. You can dance, you can see chicas dancing. Contrabanda 91.4 FM. Bevor wir zum Kino kommen, möchte ich jetzt ein Lied spielen. Wir hatten noch keine Sängerin in dieser Sendung. Ich bringe jetzt eine, die gefällt mir sehr gut. Ich weiß nicht, was ihr davon denkt. Das ist jetzt ein anderer. Das ist nicht Punk, sondern das ist ein ganz anderer Musikstil. Aber ich finde sie klasse. Es geht um das Kino und den Sonntag. Grau ist die Woche, die ich montags überschau. Auch die nächste Woche wieder ist genau so flau. Man hat vom Leben fast nichts. Wann fängt denn bloß das schöne Leben für mich an? Was mir bleibt in trüben Tagen ist nur dann und wann ein kleiner Schimmer des Lichts. Wenn ich sonntags in mein Kino gehe und im Film die feinen Leute sehe, denke ich immer wieder, könnte ich mal, ach, könnte ich mal genauso glücklich sein. Alle Tage Sekt und Kaviar und ein Auto und ein Schloss sogar. Sowas wünsch ich mir schon lang in meinen kühnsten Träumereien. Auf dem 75-Pfennig Platz sehn ich mich nach einem süßen Schatz, der genauso wie im Film am Schluss mich glücklich machen muss. Wenn ich sonntags in mein Kino geh und den Himmel voller Geigen seh, träum ich noch am Montag früh einmal leben so wie die, doch zu sowas kommt man nie. Sowas wünsch ich mir schon lange in meinen kühnsten Träumereien. Auf dem 75-Pfennig Platz sehn ich mich nach einem süßen Schatz, der so wie im Film mich glücklich machen muss. Wenn ich sonntags in mein Kino geh, den Himmel voller Geigen sehen, träum ich noch am Montag früh einmal leben so wie die, doch zu sowas kommt man nie. Klar, jeder Mensch wär gern im Leben einmal Star, aber leider sind die schönsten Märchen gar nicht wahr. Und alles sieht so aus. Jo, letzten paar Minuten hier in unserer Sendung. Kino ist angesagt. Was gibt's? Bammel? Ihr habt mich vor 5 Jahren das erste Mal hier eingeladen, aber ich damals als Vertreter des MEKAL, des Internationalen Kurzfilmfestivals hier. Ich habe ganz lange in Deutschland Kino gemacht, mich viel mit dem Thema beruflich beschäftigt in den letzten 20 Jahren und komme regelmäßig hier in die Sendung, um über das Kino zu sprechen. Einer der Filme, die mir sehr am Herzen liegen für diese Woche, ist ein Dokumentarfilm, der heißt Temps de Canvies, ins Deutsche übersetzt mit Zeiten des Wandels. Ist ein Dokumentarfilm, wer erinnert sich nicht. Vor ziemlich genau einem Jahr wurde das besetzte Haus, das Stadtteilzentrum Canvies in Sants geräumt. Canvies ist ein selbstverwaltetes Sozialzentrum im Stadtteil Sants in Barcelona im Mai 2014. 17 Jahre nach der Besetzung des Hauses wurde Canvies geräumt. Es folgten wochenlange Proteste, wer erinnert sich nicht von uns, was hier letztes Jahr los war in der Stadt. Schließlich wurde eine Kampagne für den Wiederaufbau vom Canvies gestartet. Die Macher von diesem Dokumentarfilm sagen dazu, ein Dokumentarfilm, der über die Konzepte Selbstverwaltung, institutionelle Gewalt und Stadtmodelle reflektiert. Ich fand den ganz toll, weil er die politische Situation hier in Barcelona und auch speziell die Situation vom Canvies aus vielen verschiedenen Richtungen beleuchtet. Und dieser Film ist im April und im Mai in vielen Stellen hier in und um Barcelona zu sehen. ich würde euch empfehlen, einfach mal bei Facebook zu gucken. Da findet ihr eine Seite von den Jungs, die den Film gemacht haben. Jungs und Mädels, Entschuldigung. Wie gesagt, der Film läuft jetzt hier aktuell morgen, nicht in Barcelona, aber am 7. Mai wieder in der Facultad de Biología in der Universidad de Barcelona. Dann am 21.05. im Ateneo Cooperativo La Base in Poble-Sec. Das ist ein soziales Zentrum in Poble-Sec. Und dann Ateneo La Armónica Casal de San Andreu in San Andreu, ein soziales Zentrum am 23. Mai. Alle Termine findet ihr, wie gesagt, auf der Facebook-Seite von denen. Wer speziell interessiert ist, darf uns auch gerne eine E-Mail schreiben. Und ich gebe euch dann noch ein paar Infos weiter zu diesem Film. Temps de Can Vies. Die Filmotheke hat auch einiges zu bieten an diesem Wochenende. Ja, die Filmotheke, aber zu dem, was Bammel eben vorgestellt hat, finde ich, dass für die Leute, die sich so ein bisschen mehr für das interessieren, was wirklich los ist hier in Barcelona, scheint dieser Film ein anderes Muss zu sein. Temps de Cambias, wie Ciudad Morta. Ja? Also da kriegt man dann so richtig mit, was hier abläuft. Gut, zur Filmothek nur noch mal Hinweis. Diese letzte Woche jetzt im Monat April gibt's wieder sehr viele schöne, will jetzt nicht genau sagen, wann und um wie viel Uhr an jedem Tag, aber reingucken ins Programm vom 25. bis zum 30. April, also von heute bis nächsten Donnerstag, zum Beispiel Tutsi wird da angeboten, dann von Clint Eastwood Unforgiven, Senza Perdón, nochmal und immer noch alle René, L'amour à mort, Vous n'avez encore rien vu und dann ein bisschen älterer von 1939, Union Pacific von Cecil B. DeMille. Weil ich gerade am Schwätzen bin, ich nehme die Gelegenheit wahr, mich schon zu verabschieden. Heute ist Samstag, der 25. und nächsten Freitag, was haben wir da für ein Datum? 1. Mai. Also in diesem Sinne heraus zum 1. Mai, dem Internationalen Kampftag der Arbeiterklasse und allen anderen anständigen Menschen. Jo, wir müssen raus. Tschüss Bammel, alles Gute, ein schönes Wochenende. Danke nochmal für die Einladung und alle anständigen Menschen gehen entweder am 1. Mai hinaus auf die Straße oder hinein ins Kino, würde ich sagen. Also danke nochmal. Tschüss. Heute auch Internationaler Tag der Erde, Dia de la Tierra. Und dazu gibt es im Ciudadela Park hier in der Stadt, in Barcelona, am Passeig Companys, ein großes Fest bzw. eine Fressmeile der Tag der Erde. Da kann man alternativ essen. Da kann man Produkte aus der katalanischen Hinterwelt kaufen und konsumieren. Und das ist insgesamt ein sehr schöner Tag. Wer Zeit und Lust hat, kann da rumspazieren. Tschüss, adeo, agur. Halten Sie die Ohren steif, werden Sie glücklich. Kontrabanda FM, Niemandsland. Ciao.